geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Prost, Kameraden! Vollmauer ist heut angesagt, Vollmauer so wie ich es sag. Hier ist heute meine Droge, Alfred Texas, mein Ideologe. Geh ich in die Kneipe rein, hau mir ein paar Bierchen rein. Und aus dem Bier und aus dem Korn fühl ich mich enorm in Form. Lanzer dröhnt aus der Musicbox, immer wieder Festigkeit. Lanzer dröhnt aus der Musicbox, immer wieder Festigkeit. Vollpower ist heut angesagt, Vollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzlaff, mein Ideologe. Scheiß auf die Alten, scheiß auf die Blagen, ja, ich kann noch mehr vertragen. Denn hier bin ich nicht allein und so wird es immer sein. Hier sind alle meine Freunde, hier versteht man meine Song. Ja, hier bin ich nicht allein und ich bin stolz, ein Voll zu sein. Vollpower ist heut angesagt, Vollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzlaff, mein Ideologe. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzlaff, mein Ideologe. Guten Frieden, Iserett hat was gegen KDF. Doch die Sau kann uns nicht hören, wir wollen nur noch Vollpower. Alle Spießer sehen schwarz, Platz 1 in den Trinkercharts. Vollpower, der Mega-Hit. Und alles grölt, weil Lanzer mit! Vollpower ist heut angesagt, Vollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzlaff, mein Ideologe. Woo!